Rucksack und Baggy-Hose. Rappen ist Bassbox und der Junk aus deiner Droge. Kleiner Vogel, bleib mal ganz auf dem Boden. Deine Freundin frisst mein Schwarz bloß Hoden. Straßensound, wir machen keine halben Sachen. Das ist der Sound aus Münchens Straßen. Ich mach mich auf deiner Hip-Hop-Party unbeliebt. Was kann ich dafür, dass deine Mama Hunde liebt? Ich bin 18 Jahre alt und kletter jetzt. Das ist kein Hip-Hop, das ist Messer. Willkommen in der Stadt, die Stadt, in der du nur Probleme hast, in der du Kohle machen musst, weil du hier 1000 Gegner hast. Willkommen in der Stadt, in der du nicht überlebst, die Stadt der Träume, die niemals schläft. Willkommen in der Stadt, die Stadt, in der du nur Probleme hast, in der du Kohle machen musst, weil du hier 1000 Gegner hast. Willkommen in der Stadt, in der du nicht überlebst, die Stadt der Träume, die niemals schläft. Wir bringen München ganz nach oben, wir sind 2 von 2 Millionen. Komm, besuch uns und wir treten dich dann wieder heim, du Möse. Wir sind böse, ja vielleicht, doch nur weil wir hier keinen mögen, der sich für was Besseres hält, jetzt werden alle Crews getötet. Ich hab bald schon ein Vermögen, weil ich für die Sache sterbe. Gib mir jetzt dein Geld, weil ich es mir sowieso nehmen werde. Du bist eine Schlampe, wir erfinden die Rap-Szene neu. Bis zum letzten Atemzug bleib ich für immer nur mir selbst treu. Weil ich nichts bereue, lasse ich mir von keinem etwas sagen. Du bist glücklich, ja ich auch, dein Mädel hat bei mir geblasen. Ich hab kein Problem damit, sie auch zu schlagen, wenn sie will. Für mich ist es nackte Wahrheit, für dich wäre es nur ein Film. Ihr könnt mir nicht trauen, ich bin verrückt und unberechenbar. Widerstand ist zwecklos, jeder landet von euch jetzt im Sarg. Willkommen in der Stadt, die Stadt, in der du nur Probleme hast, in der du Kohle machen musst, weil du hier 1000 Gegner hast. Willkommen in der Stadt, in der du nicht überlebst, die Stadt der Träume, die niemals schläft. Willkommen in der Stadt, die Stadt, in der du nur Probleme hast, in der du Kohle machen musst, weil du hier 1000 Gegner hast. Willkommen in der Stadt, in der du nicht überlebst, die Stadt der Träume, die niemals schläft. Kalle, sie feiern mich als Newcomer, deine Freundin ist vorne in deiner Kuh. Ja, guck, ich bleib entfernt von der Realität. Ganja, Digga, und ich geh meinen Weg. Ja, Junge, Rap auf höchstem Niveau, so. Deine Ampel schaltet auf Rot. Wir sind der Joker in deiner Playlist. Jeder weiß, dass Blumentopf gay ist. Siehst du das? Ich fliege höher und höher. Sorry, dass ich deine Mama gestern verwöhnt hab. Du lernst für Abi und sie steht auf meinem Ständer. So bin ich, Homie, keiner kann's ändern. Mit Rap Geld machen bleibt der Traum. Blitzlicht, Gewitter und tausende Frauen. Dieser Part, nehmt euch die Luft. Haltet die Fresse, ihr seid alle gebumst. Nur dieser eine Traum wird jetzt für uns Realität. Denn es gibt nichts, was uns noch auffällt. Es ist das, worum es geht. Es dreht sich alles um Identität. Wir haben bald zu viel Erfolg, weil wir diese Stimme sind. Für euch, also fürs Volk. Scheiß aufs Gold, ich mach es nur für mich. Rap ist meine Leidenschaft. Viele sehen mich als den Typ, der überall nur Leidenschaft. Mir egal, sagt was ihr wollt. Ich werde immer bleiben, wie ich bin. Denn diese Zeiten lassen mich schon wieder schreiben. Und sie lassen mich noch stärker werden, denn sie geben Hoffnung. Dieser Schmerz ist unbeschreiblich, ich bleib dieses Kind der Gosse. Ihr habt nie an mich geglaubt, ich hab so viel Blut vergossen. Diese Scheiße ist mein Leben, darum bin ich fest entschlossen.